Ja, Freunde, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Eine neue Woche, neue Gespräche. Und ihr seid heute themenmäßig hier bei mir am Zug. Also wenn ihr mit mir reden wollt, dann müsst ihr diese Telefonnummer hier wählen. 0180 5678 111. Oder ihr könnt mir auch faxen unter 0180 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht. Ralf, 37 Jahre alt. Hallo Jürgen. Hallo Ralf, dein Thema. Ich muss erstmal sagen, es ist wunderbar, dich wieder zu sehen und wieder zu hören. Vielen Dank. Es war saumäßig langweilig. Und hey. Und folgendes, wir haben schon mal miteinander telefoniert. Mhm. Das war, glaube ich, im März. Da hatte meine Tochter einen Selbstmordversuch begangen und wurde in die Jugendpsychiatrie eingewiesen und war dort 4 Monate stationär, auf freiwilliger Basis. Ja. Und jetzt müssen wir in bestimmten Abständen zur Familientherapie, nennt sich das. Und da wurde ein Angenogramm, oder wie das heißt, gemacht. Das ist so eine Art Familien, wie sagt man, Familienkunde, oder auf jeden Fall wurde dann eine Bestandsaufnahme der Familie. Ja, wurde festgestellt, wie viele Geschwister, wie alt die sind und die Eltern und so weiter. Und man musste Negatives und Positives erzählen. Ich hatte eigentlich einiges an negative Sachen. Und da meinte diese Psychologin, also ich habe jetzt so langsam das Gefühl, sie will mir den schwarzen Peter zuschieben, dass meine Tochter so Dummheiten gemacht hat. Mhm. Obwohl das diese Sachen mit meiner Tochter, das war Liebeskummer, Eifersucht bei ihr. Ja. Und auf einmal kam sie damit raus, ich wäre irgendwie krankhaft eifersüchtig und ich könnte mit Autoritäten nicht umgehen und... Das sagt die Psychologin oder die Tochter? Die Psychologin. Die Psychologin. Wirft dir das vor? Also im Beisein auch deiner Tochter? Ja. Mhm. Meine Frau ist dabei, meine Tochter und ich. Mhm. Und da kam irgendein Streitgespräch und da wurde meine Frau ein bisschen lauter. Und da bin ich dann ausgeflippt und dann meinte sie, sehen Sie, Sie können mit Autoritäten nicht umgehen, Sie haben da ein Problem mit. Mhm. Und jetzt habe ich so langsam das Gefühl, dass das, sie meint, ich hätte einen an der Waffe. Also ich war nicht mehr ganz dicht. Dass letztendlich die Schuld beinahe ausschließlich bei dir zu suchen ist, dass deine Tochter sich hat versucht umzubringen. Ja, ich würde sie zu hart bedrängen und oder irgendwas in dieser Richtung, schätze ich mal. Das ist ja nun ein heftiger Vorwurf. Wie gehst du damit um? Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Ich habe also schon bald keine Lust mehr, dahin zu gehen. Mhm. Ich tue es ja nur noch wegen meiner Tochter, also meiner Frau zuliebe, weil sie meinte, das würde weiterhelfen. Hast du denn den Eindruck, dass dann vielleicht, das mal so ganz unter uns beiden, vielleicht doch ein ganz klein bisschen was dran ist? Gar nicht. Ich meine, die Eifersucht, da muss ich zugeben, dass, also ich bin sehr eifersüchtig, das stimmt. Also mache ich keinen großen Hehl raus. Also hat da die Psychologin schon recht? Da hat sie recht. Ja, ja. Aber sie meint, also es wäre, das mit diesen Autoritäten umgehen. Also ich könnte nicht mit Autoritäten umgehen. Ich könnte keine Befehle annehmen oder keine... Ja, nun ist das natürlich für mich ungeheuer schwierig, das zu beurteilen. Ne? Ich kenne dich überhaupt nicht und wir unterhalten uns gerade 3 Minuten. Da kann ich gar nichts zu sagen, wie du, ob das berechtigt ist oder das unberechtigt ist, muss ich vollkommen passen, völlig passen. Da müssten wir uns wahrscheinlich jetzt ganz ausgiebig und ganz lang unterhalten und du müsstest mir das minutiös alles erzählen, dann könnte ich dir so meine Stellungnahme sagen, aber so kann ich das nicht. Kurzes Beispiel nur, du würdest jetzt zu mir sagen, stell mal deinen Fernseher leiser, wir haben Rückkopplung. Und dann würde ich dann praktisch kontern, weil du mir gesagt hast, ich soll was machen. Ich könnte damit nicht umgehen, wenn mir jemand, sag mal, ein Befehl oder Kommando gibt. Also so simpel ist es vielleicht auch nicht gemeint von der. Aber ich will die nicht in Schutz nehmen. Es kann durchaus sein, dass die völlig auf dem falschen Dampfer ist und du da zu Unrecht in eine Ecke gestellt wirst. Red doch mit meiner Psychologin noch ein bisschen. Die ist eine Fachfrau und die kann das viel schneller und präziser beurteilen. Ja. Okay, wir werden dich gleich nochmal anrufen. Okay. Tschüss, Ralf. Tschüss. Ciao. Jetzt ist Ralf dran. Nee, Ralf war's. Frank, 36. Ja, grüß dich, Jürgen. Hallo, Frank. Ich will immer Ralf sagen. Ja. Erstens, Kompliment an deine Sendung. Vielen Dank. Zweitens ist mein Problem, oder Problem nicht direkt, die Mediengestaltung und das Einschießen auf Michael Schumacher seit dem Crash von letztes Jahr in Spanien. Also du bist ja Michael Schumacher-Fan. Richtig. Und dich ärgert das, das Team. Und zwar geht es auch um das Rennen von gestern. Ja. Und zwar ganz klar von Mercedes. Ja. So sehe ich die Sache. War das ein ganz linken Trick, beziehungsweise eine Falle, so dass man ihn auflaufen lassen hat. Also meine unmaßgebliche Meinung dazu ist, ich stimme dir bei. Ich denke es auch, aber ich habe da im Prinzip überhaupt keine Ahnung von. Ja, ich sage das nur ganz einfach, weil ich seitdem der Michael Schumacher in der Formel 1 ist, mich da mit beschäftige und fast jedes Rennen sehe. Mhm. Und ich war auch schon in Spa-Francorchamps letztes Jahr. Aha. Und zwar nicht weit von der Lazurs, ziemlich weit oben. Man kann genau hören, wer kommt und wer nicht. Wer unten in der Kurve anlupft. Ehrlich, kann man das hören? Ja klar, die das Motoren, die machen dann... Also es gibt so einen ganz klassischen Schumacher-Sound. Ja. Nur er tritt so. Er lässt das Gas voll durch. Hey. Ich bin nun kein Fan von dem. Ich weiß schon. Mach mich mal so ein bisschen, versuch mich mal zu überzeugen, was für ein toller Typ das ist. Erstens sage ich mal im Vergleich, wir hatten früher einen Brasilianer, Ayrton Senna, der hat die Eigenschaften wie früher der Ayrton Senna. Mhm. Also was für Eigenschaften sind das? Seine Coolness. Mhm. Er steht auch manchmal über Dingen. Mhm. Er macht auch Fehler. Mhm. Und manchmal, genauso sage ich jetzt mal den Abschuss von Villeneuve letztes Jahr, da echt den Bock geschossen, ist nicht direkt hergegangen und hat gesagt, sorry, tut mir leid. Also würdest du auch sagen, das war ein Fehler? Und das war ein Fehler. Da hat er schon Scheiße gebaut. Richtig. Mhm. Aber du hast ihm das dennoch im Nachhinein verziehen. Ich habe von vornherein gesagt, das war ihm seine Schuld. Mhm. Mhm. Man konnte es auch sehen. Ja. Und daraufhin, weil er nicht direkt hingegangen ist und hat gesagt, sorry, tut mir leid, haben sich alle auf ihn eingeschossen. Ja. Und er ist der Einzige, der Mercedes mit einem unterlegenen Fahrzeug Paroli bieten kann. Mhm. Und das ist schon ein Grund für dich, wieder Respekt vor ihm zu haben. Ja, klar. Ja. Ich akzeptiere ihn so, wie er ist. Sag mal, Frank, nun verdient dieser Mensch ja unmoralisch viel. Ne, was sind das? 50 Millionen Mark im Jahr? Das können wir uns alle gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Das ist eine ganze Ecke. Das wie findest du denn sowas? Ist das aber nicht so? Da muss man nicht nur sehen, dass der in seinem Cockpit sitzt und da 70 Runden fährt oder auch weniger, sag ich mal, 2 Stunden da hinterm Lenker sitzt. Man muss auch nachher sehen, die Telemetriedaten ausarbeiten. Ja, ist eine ganze Menge Arbeit. Also gehört schon ein paar Stunden Arbeit zu. Der hat ja nicht nur sein Fahrzeug abzustimmen. Nein. Beim Training. Also du meinst, da hängt so viel dran, er hat es verdient, die 50 Millionen. Richtig. Und er hat auch in dem richtigen Moment den richtigen Manager oder den Manager von Anfang an gehabt, genauso wie sein Bruder, der Ralf, der sagt hier, das ist richtig, was ihr verdient. Michael Schumacher, ja. was ist deine Prognose für seine weitere Karriere? Wie schätzt du es ein? Ich vermute mal, dass er vielleicht, es sind noch 2 Schumacher-Strecken, das ist der Nürburgring und Suzuka. In Monza wird es Mercedes nach diesem Attentat sehr schwer haben, von den Italienern, von den Tifosis her. Und er hat es schwer, noch Weltmeister zu werden. Glaubst du, er wird es? Er kann es schaffen. Er kann es schaffen. Frank hat eine Lanze gebrochen für Michael Schumacher. Und finde es völlig in Ordnung, dass er 50 Millionen im Jahr hat. Ja, klar. Ich finde es nicht in Ordnung, aber egal. Tschüss, Frank. Er hat ja nicht nur, wie gesagt, er muss sich ja auch noch mit den Mechanikern hinsetzen. Ist mir klar. Und der sitzt ja bis in die Puppen mit den Mechanikern. Ja, klar. Und das muss natürlich auch bezahlt werden dann. Ja, ja. Klar. Ja, klar. Lieber Frank, alles Gute. Moment. Hey. Als Vergleich kann man dazu auch den Ronaldo. Ja. Von Inter Mailand nehmen. Kann man durchaus machen. So, der macht auch seine Arbeit. Du möchtest jetzt das Gespräch noch nicht beenden, ne? Und so. Ich eigentlich schon. Alles klar. Tschüss, Frank. Dann noch viel Spaß und mach weiter so. Ja, wir versuchen das. Tschüss, Frank. Jawohl, tschüss. Jetzt ist der Thorsten dran. Thorsten ist 27. Bist du dran? Ja, du bist dran. Morgen, Domian. Thorsten mit TH, stimmt das? Ja, wenn du meinst. zu meinem Vorredner ganz kurz. Michael. Ja. Der Schumacher, der hat es mal verdient, hat er so einen Senfer gekriegt. Ich persönlich bin mehr Hans-Harald Frenzen-Fan. Achso, ich dachte, du hast jetzt gesagt, ich persönlich bin mehr Harald Schmidt-Fan. Ja, auch davon. Aber wie du schon sagst, 15 Millionen Mark, was dem jährlich ging, das ist einfach zu viel. Sind 2.000 bis 3.000 Mark zu viel, finde ich. Aber mindestens 3.000 Mark, wenn sogar noch mehr. Ne? Thorsten, du hast da wegen eines anderes Themen Thema angerufen. Ein bisschen was heikel, ich weiß gar nicht, wie das anfangen soll. Also, ich habe mit deinem Redakteur schon gesprochen. Es geht um Folgendes. Ich habe seit über 2 Jahren eine feste Freundin, die ich auch sehr liebe, über alles, schon fast abgöttisch. Ja. Und ich habe vor 5 Monaten einen Typen kennengelernt, ganz normal auch. Der war mir auch anhieb sympathisch gewesen. Und der hat mir dann also von vornherein eröffnet, dass er schwul ist. Da habe ich ihm gesagt, das ist für mich kein Problem, sag ich. Ich sag, da mache ich keinen Unterschied. Und er hatte, wie gesagt, gleiche Interessen wie ich auch, musikmäßig und auch, was das Leben so angeht, hat mir irgendwo gefallen gehabt. Das war also jung. Ich habe mir gesagt, das wird ein guter Kumpel von mir. Ja. Und das hängt davon, was er für eine Neigung hat. Kurze Frage, wo und wie hast du ihn kennengelernt? Ganz normal, auf einem Fest. Auf einem Fest? Bei uns hier in Ort. Ja. Da war er halt beim Bekannten gewesen und ich habe ihn da getroffen gehabt. Und wir haben uns irgendwie auch nicht verstanden gehabt. Da hast du gedacht, der Typ ist ein cooler, netter Mann, mit dem könnte man sich gut anfreunden. Richtig, ja. Genau. Und nun? War auch so gewesen. Ja. Ne? Und er hat mir dann auch gleich gesagt gehabt, ob ich was gegen schwul habe, ist das, kommst du denn da raus? Sag ich, sehe ich so aus oder was? Und er hat gesagt, nein, er fragt nur, weil man muss ein bisschen vorsichtig sein bei Heteros. Oder überhaupt bei Leuten, die man kennenlernt. Mhm. Ich sage, nee, sag ich, absolut nicht, sag ich, ne? Ich habe eine feste Freundin, sag ich, und ich habe da kein Problem mit, ne? So, wie ist der Stand der Dinge jetzt, heute? Und der Stand der Dinge ist, dass ich vor 2 Monaten mit ihm das erste Mal im Bett gewesen bin. Mhm. Das kam so, er wohnt ungefähr 100 Kilometer von meinem Ort entfernt. Mhm. Er hatte damals, wo er bei uns war, jemand Besuch gehabt. Mhm. Wir haben dann uns ein paar Mal getroffen, vorher telefoniert, wir haben die Telefonnummer ausgetauscht gehabt, wir haben dann telefoniert ein paar Mal, uns auch getroffen gehabt. Hatten über Autos gesprochen, über Musik und so. Mhm. Er war bei mir gewesen und dann hat er mich zu sich eingeladen. Ja. Und dann hat er mir angeboten, weil ich wollte abends nicht mehr nach Hause fahren, weil ich schon was getrunken hatte, dass ich bei mir übernachten kann. Mhm. Ohne irgendwelche Hintergedanken. Mhm. Und ich war auch ein bisschen neugierig gewesen, was der Abend bringen kann. Mhm. Und dann hat er also auch ganz behutsam damit angefangen. Habt ihr denn zusammen in einem Bett geschlafen? Ja. Ja. War das von vornherein klar? Eigentlich nicht, hat es hergegeben. Ja. Also und dann ging aber schon die Initiative von ihm aus. Von mir eigentlich auch so ein bisschen. Von dir auch. Schon gezeigt, dass ich Interesse habe. Wie fandst du es denn dann hinterher? Also während der Sache fand ich es sehr schön. Mhm. Hinterher auch noch. Mhm. Als ich am nächsten Morgen dann mit dem Auto gestiegen bin, nach Hause gefahren bin, dann hatte ich irgendwo schon ein schlechtes Gewissen gehabt. Mhm. Und ich bin dann nach Hause gefahren und habe mir eigentlich mehr oder weniger die bittersten Gedanken gemacht und die bittersten Vorwürfe. Mhm. Wie erkläre ich das meiner Freundin? Mhm. Oder erkläre ich ihr das überhaupt? Hast du es ihr erklärt? Ich sage noch nicht. Mhm. Ja, ich muss dazu sagen, wir haben also seitdem, also was Sex angeht, läuft bei uns so gut wie gar nichts mehr. Bei ihr schon, bei mir gar nichts. Ja? Mhm. Ich komme also nicht mehr bei ihr. Mhm. Und die erste Zeit nicht. Und ich bin dann 2 Mal gekommen, aber nur, weil ich an ihm gedacht habe. Mhm. Wie das gewesen ist. Mhm. Für mich war das irgendwo ein Neuland gewesen. Also hat das doch schon eine ganze Menge in dir angerichtet, ne? Leider ja. Und ich wollte das einfach gar nicht. Ja, kann ich mir denken. Kann man sagen, dass währenddessen, als du so das schlechte Gewissen erstmal noch nicht hattest und all die Gedanken noch nicht, dass du es schon, sagen wir, sehr geil gefunden hast? Dass es sich sehr erregt hat, dass es sehr leidenschaftlich. Irgendwann muss ich sagen, für mich war das Neuland gewesen. Mhm. Weil ich als Mann, weil die Frau immer die Initiative ergreifen muss. Gut. Und da in dem Moment war es genau umgekehrt gewesen, ich konnte mich gehen lassen. Und das war, wie du schon sagst, geil gewesen. Das war so. Ja, das war so. Ne? Ja. Und das fand ich auch schön, das habe ich auch als sehr angenehm empfunden. Ist das denn so, das habe ich gar nicht richtig nachvollzogen, dass du mit deiner Freundin keinen guten Sex mehr hast, seitdem das passiert ist? Oder war es vorher auch schon so? Nein, davor war das super gewesen. Davor war es super. Super Sex gehabt, ja. Und ich hätte es mir auch nicht vorstellen können. Ich habe zwar immer gedacht, ich kann mir das vorstellen mit einem Mann vielleicht mal. Wäre interessant gewesen, ja. Könntest du dir denn auch vorstellen, dass du dich in diesen Mann oder überhaupt in einen Mann also richtig verknallen würdest? Eigentlich nicht, weil ich meine Frau, meine Freundin liebe ich. Liebe ich über alles. Und mein Problem ist einfach nur, ich kann dir das nicht erklären, weil ich habe einfach Angst davor, ihr das zu sagen. Mhm. Sie hat mir also jetzt schon vorgeworfen, weil ich irgendwo abwesend bin beim Sex, hat sie mir vorgeworfen, bedrückst du mich mit einer anderen Frau? Mhm. Da habe ich gesagt, nein, habe ich nicht. Ja. Da habe ich noch niemals gelogen. Das ist aber mit dem Mann ist das einmal passiert, ne? Nein, das ist öfter passiert. Ist öfter passiert. Ja klar, wir haben uns also danach, das war das erste Mal gewesen. Mhm. Und dann haben wir uns öfter nochmal getroffen, auch bei mir. Mhm. Und es ist passiert halt, ja. Also Fakt ist ja jetzt nur, Thorsten, dass du hast eine Affäre, du bist deine Freundin untreu. Das ist jetzt erstmal egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Und meine Frau, meine Freundin, also ich sag mal Frau jetzt dazu. Mhm. das ist nochmal unser Gegenpart, meine Freundin liebe ich über alles. Ja, die möchte ich auch nicht verlieren. Und ich habe jetzt einfach die Angst, ihr zu sagen... ist mir klar, das Problem ist mir klar. Nur wirst du das auf Dauer nicht so hinkriegen. Oder wenn du es machst auf Dauer, ist es Lug und Betrug. Ich habe mit ihm jetzt gesprochen. Ja? Ich habe ihm gesagt gehabt, dass ich das einfach nicht mehr möchte. Und er hat also auch Verständnis dafür. Er weiß, dass ich eine Freundin habe und ich die auch liebe. Und er setzt mir auch nicht die Pistole auf die Brust. Glaubst du denn für dich, dass du das durchziehen kannst? Sicher nicht, weil das merkst du ja beim Sex auch. Ne? Auch so, wie ich mich verändert habe. Thorsten, ich würde dir sagen, lass das Ganze mal noch ein bisschen sacken. Versuche mal wirklich im Moment noch mal auf Abstand zu gehen von diesem Mann. Wenn das überhaupt nicht geht und wenn deine Sehnsucht, dein Herz oder was immer, wie immer man es nennen mag, zu sehr in Richtung zu diesem Mann schlägt, dann wirst du über kurz oder lang deiner Freundin das sagen müssen. Das ist faires Verhalten. Du kannst nicht auf Dauer deiner Freundin fremdgehen mit einem Mann oder einer Frau. Das ist völlig wurscht. Das ist einfach nicht korrekt. Na, was ich sagen will, er ist in der Beziehung total tolerant. Ne? Er drängt mich zu gar nichts. Ne? Er sagt auch immer jedes Mal, nur wenn du das möchtest. Ja. Es geht ja jetzt auch nicht um ihn. Es geht jetzt darum, wie du dich verhältst. Ne? Das ist ja dein Problem auch im Moment. Aber ich habe Angst, dass ich vielleicht Bade verlieren kann. Dass ich vielleicht einen guten Freund verliere. Ja, und das ist, aber wenn er doch so tolerant ist und dir sogar dich nicht unter Druck setzt, dann nutze doch diese Chance, die er dir da auch gibt, quasi als Freund, und versuche erstmal ein bisschen zu dir zu finden und da Klärung in dich reinzukriegen. Aber das zweite Problem ist, wie sage ich es meiner Freundin? Ich muss ja meiner Freundin irgendwann mal reinen Wein einschenken. Dann wirst du, wenn du da nicht mehr an dich halten kannst und das doch so groß ist, das Verlangen nach ihm, dann musst du ihr das sagen, wie du es ihr sagst. Nein, Junge, du verstehst mich vielleicht nicht. Ich meine nicht, dass ich jetzt sage, mit dir möchte ich nicht mehr. Ja, und dann läuft das eine gewisse Zeit auch nicht mehr zwischen ihm und mir. Aber ich habe doch diese Belastung, habe ich ja trotzdem irgendwo. Das drückt mir doch irgendwo auf die Seele, dass ich meiner Freundin immer mal sagen möchte. Man möchte sich auch mit seinem Partner irgendwo austauschen. Wenn das so sehr drückt und dich so sehr beschäftigt, dann sag es deiner Freundin. Dann habe ich Angst, dass ich sie verliere. Ja, gut, das ist nun mal so. Du kannst nicht alles auf einmal hinkriegen. Du kriegst nicht die Quadratur des Kreises hin. Dann sag es ihr. Es scheint dich nur wirklich sehr zu beschäftigen. Sag es ihr. Sag es. Schwierig, ne? Thorsten, ich kann weiter dazu nichts sagen, als dass du ihr, wenn die Situation so ist, wie du sie darstellst, rein Wein einschenken solltest. Ehrlich. Toi, toi, toi, mein Lieber. Tschüss, Thorsten. Jetzt begrüße ich herzlich die Steffi. Bevor ich sie begrüße, sage ich euch nochmal, wenn ihr euch mit mir auch unterhalten wollt, meine Telefonnummer 0180 5678 111 und ihr könnt anrufen zu jedem Thema, egal was. So, Steffi, 16 Jahre. Hallo Domian. Hallo Steffi. Also mein Problem ist, mein Vater ist Alkoholiker. Und also wenn er nach Hause kommt, dann oft, also betrunken, dann terrorisiert er halt die ganze Familie. Und ich habe auch zwei Geschwister. Also die Kleine, die ist jetzt 10 und die leidet halt ziemlich darunter. Die hat sich, also mir gegenüber und auch allen anderen gegenüber, total verschlossen. Also lässt keinen mehr an sich ran und ich weiß einfach auch nicht, wie ich ihr helfen soll mehr. Was genau macht der Vater denn? Ja, er zerschlägt halt, ja, Gegenstände, Tische, Lampen, Türe. Schlägt er euch auch? Also uns hat er noch nie geschlagen, will ich jetzt mal nicht sagen, aber er hat uns halt dann schon mal härter angefasst. Aber also meine Mutter hat er schon öfter geschlagen. Wie verhält sich denn dann deine Mutter? Ja, die weint dann eigentlich nur noch. Wie oft kommt das vor? Also so jetzt in der Woche, sage ich mal, 3-4 Mal doch. 3-4 Mal? Ja, also schon. Er trinkt zu Hause jetzt Gott sei Dank nicht. Aber also dann in Kneipen und also man weiß halt dann auch nie genau, wann er heimkommt und das ist halt gerade das Problem einfach, weil wenn dann Freunde da sind, also gerade bei meiner kleinen Schwester, die hat halt dann immer Angst und versucht, die möglichst schnell wieder loszuwerden und das ist halt immer ein Trauma einfach. Und wie lange, wie viele Jahre geht das schon so? Oh, das geht schon lange, also ich kann mich... Als ich noch klein war, da kann ich mich da erinnern. Ja, schon ganz klar. Und du bist quasi damit aufgewachsen? Ja, und also meine Eltern, als die verheiratet waren, also meine Mutter, wenn sie halt weint und so, erzählt sie halt dann öfter so, Und es muss dann schon seitdem, als wir verheiratet werden. Redest du da so auch ganz offen mit deiner Mutter drüber? Nee, eigentlich, also zwischen uns ist gar keine Beziehung, sag ich mal. Ja, wie kommt das? Ja, sie lässt mich auch nicht mal an sich ran, weil, wie soll ich sagen? Hat sie aufgegeben, hat sie zugemacht, hat sie sich eingemauert? Sie hat einfach zugemacht, hat eine Mauer um sich gibt, so eine Schutzmauer. Und sie hat auch aufgegeben? Ja, sie lässt sich einfach gehen. Also sie muss echt sagen, sie arbeitet sich für uns auf, einfach. Du hast dann also in der Familie keinen wirklichen Gesprächspartner, die Geschwister sind noch zu klein. Und sie ist noch zu klein einfach, gut, ich versuche öfter mit ihr drüber zu reden, aber schwupp weg. Und das ist auch, mit Freunden kann man, ich weiß nicht, ich kann mit sowas, mit Freunden gar nicht drüber reden, weil ich schäme mich dafür einfach. Hast du überhaupt schon mal mit irgendjemandem? Nein, habe ich noch das nicht. Das ist jetzt das allererste Mal? Ja. Also gut, ich meine, ich bin schon mal bei einer Beratungsstelle mal gewesen. Ja. Aber das war zu einem ganz anderen Thema. Aber das eigentliche Problem ist das Alkoholproblem von meinem Vater. Natürlich. Das weiß ich. Ja. Es ergeben sich daraus einfach so kleine andere Probleme. Essprobleme oder ich war mal, es war eine Sekte und daraus. Ach, es haben sich Probleme bei dir ergeben. Also du hast Essstörungen gehabt, warst in einer Sekte. Ja. Quasi als Flucht auch. Ja, ne? Einfach Flucht. Aber ich weiß, dass das einfach das Problem ist. Ja. Und hast du denn das wieder in den Griff gekriegt? Geht es dir denn so eigentlich relativ gut? Nee, eigentlich nicht, aber ich glaube, ich sollte erst das andere klären und dann ergibt sich das von selber. Was meinst du, wie ich soll, du möchtest das andere klären? Ich möchte erst das erklären, dass ich damit einfach zurechtkomme mit dem Problem von meinem Vater. Er hat es als Kind einfach auch nicht leicht gehabt, das weiß ich. Und wobei du natürlich jetzt vor einem Riesenberg stehst. Ne? Du wirst deinen Vater nicht verändern können. Das muss er selbst machen. Er muss einsehen, dass er Alkoholiker ist. Mein Vater kann ich darüber gar nicht reden. Man muss sagen, er ist wie ein kleines Kind einfach geworden. Du hast also folglich mit dem Vater auch noch nie über seinen Alkohol gesprochen? Nee. Er sieht es nicht als Alkoholproblem. Was würde denn passieren, wenn du im nüchternen Zustand ganz krass ihn konfrontieren würdest mit der Aussage, Vater, du bist ein Alkoholiker. Ja, da kommt dann sowas wie, also er wird abblocken, er wird dann mit Taschengeldsperre und so Dinge. Er möchte es einfach nicht zugeben, weil er einfach selber das Problem, er hat es dadurch, glaube ich, weil er als Kind einfach nicht akzeptiert worden ist. Na okay, wir wollen jetzt nicht die ganzen Begründungen haben, warum er so ist, wie er ist. Das hilft dir jetzt nicht viel weiter. Das ändert auch an der Situation nichts. Ne, Fakt ist ja, dass er Alkoholiker ist, dass die Familie quasi zerstört ist und dass du völlig hilflos irgendwo da in den Seilen hängst. Ist er berufstätig auch noch? Ja, er ist berufstätig. Und das kriegt er auf die Reihe, den Alkoholismus und den, und den Beruf? Ja, er ist am Bau, also es geht schon. Und was machst du? Was ich mache? Schulisch oder jetzt so? Du bist noch in der Schule? Ich bin in der Schule noch, ja. Wie lange noch? Ich habe jetzt Schule gewechselt, also ich gehe jetzt dann, ich war erst auf einer Mädchenrealschule und jetzt gehe ich dann auf eine andere Schule. Das heißt, du bist auch noch einige Jahre dann wahrscheinlich zu Hause? Ja, bin ich vielleicht, das weiß ich noch nicht, das stellt sich jetzt dann noch heraus. Ja. Aber ich will einfach, ich möchte gerne da bleiben, auch weil ich meiner kleinen Schwester auch gerne irgendwie beistehen möchte. Ich weiß es noch von mir damals, als ich so 10 war, das ist einfach schrecklich, das alles so mitzuerleben und niemand da ist, mit dem man dann darüber reden kann. Wobei ich fast glaube, dass du das gar nicht schaffen kannst. Dass das völlig deine Kräfte übersteigt und du bist ja schon einige Male, wie du es gerade angedeutet hast, in Dinge hineingeschlittert, also Stichwort Essstörung oder Sekte. Ich bin, glaube ich, der Auffassung, Steffi, dass du von außen Hilfe brauchst. Ja, aber ich weiß nicht, wo ich mich da hinwenden also, soll jetzt. Also auf jeden Fall solltest du gleich mit meiner Psychologin reden. Das finde ich erstmal ganz wichtig. Ich sage dir es von meiner Warte aus. Ich weiß, dass du kennst sicher die Gruppe der anonymen Alkoholiker. Ja. Ne? Kennst du das? Ja, ja. Ja. Die wiederum, da gibt es Untergruppen, wo sich Kinder von Alkoholikern treffen. Das fände ich zum Beispiel schon mal eine ganz wichtige Anlaufstelle für dich, dass du da mal hingingst. Da bist du mit Leuten zusammen, die gleiche Problematik haben wie du. Da kann man sich austauschen. Ja, aber ich denke mal, es gibt es wieder ich wohne in einem ziemlich kleinen Bezirk hier und ich schätze, da gibt es dann auch wieder nicht so Dinge. Wie weit ist denn die nächste Stadt entfernt? Ja, es ist Neumarkt. Bitte? Neumarkt. Neumarkt? Neumarkt in der Oberpfalz, ja. Ja, ach so. Dann wäre natürlich wirklich zu überlegen, gerade auch was die Verantwortung deiner kleinen Schwester gegenüber betrifft, ob man, aber da bitte ich dich, das gleich ausführlich mit einer Psychologin zu besprechen, ob man das Jugendamt einschaltet. Mhm. Auch auf dich bezogen, dass du vielleicht auch aus der Familie rauskommst und vom Jugendamt unterstützt wirst und eine eigene Wohnung und ein eigenes Zimmer irgendwo bekämst. Es gibt so... Ja, was ist denn mit meiner Mutter? Ich habe halt einfach Angst. Ich weiß nicht, mein Vater, der... Steffi, das ehrt dich sehr, dass du dir so Gedanken machst über deine Schwester und deine Mutter. Aber du wirst das nicht schaffen. Dabei, ich glaube, dass du selbst dabei vor die Hunde gehst, wenn du versuchst, die beiden zu retten. Vielleicht ist es wirklich klüger, jetzt diesen offiziellen Weg zu gehen und erstmal dich um dich zu kümmern, dann auch über die kleine Schwester und deine Mutter. Es ist eine erwachsene Frau. Die wirst du jetzt nicht mehr umkrempeln können mit deinen 16 Jahren, nach all dem, was passiert ist. Ja, aber ich finde einfach, ich bin ja das auch schuldig. Sie hat mich großgezogen und... Ja, aber das übersteigt deine Kräfte, Steffi. Das bist du ihr nicht schuldig. Schuldig bist du eigentlich dir selbst, dass du dein Leben rettest und das Beste aus deinem Leben machst. Und wenn du dann dazu auch noch etwas Gutes für deine Schwester tun kannst, indem du vielleicht irgendwelche Kontakte herstellst zum Jugendamt, vielleicht ist das ein Weg, das wäre der richtige Weg. Aber du wirst diese Kraft nicht aufbringen. Vielleicht rüttelt das deine Mutter ja auch auf, wenn jetzt was ganz Entscheidendes passiert. Wenn du weggehen würdest und das Jugendamt vielleicht sogar die Kleine wegnehme. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch alles jetzt zu drastisch. Was mein Vater dann machen würde, weil also die Kleine ist sein Ein und Alles. Ja, aber vielleicht kapiert er dann endlich auch, was mit ihm los ist. Aber stürzen sich dann noch tiefer rein? Vielleicht erstmal ja. Aber ich glaube, das ist der einzige Weg, dass der Alkoholiker selbst kapiert, wie tief er in der Gosse hängt. Und der muss selbst sagen, ich gehe jetzt in eine Entziehung, ich gehe in eine Klinik. Da könntest du so 10-mal dem sagen, hier, mach das, das macht er nicht. Ja, gut. Vielleicht muss der erst wirklich so tief wirklich auf der Straße liegen, bis ihm das Licht aufgeht. So, was du bisher gemacht hast, du drehst dich ja im Kreis und es hat auch überhaupt nichts gebracht. Ja, stimmt. Liebe Steffi, Annette heißt meine Psychologin. Annette. Ja, und die wird dich gleich anrufen. Gut, danke. Vielleicht nicht so, ganz sofort, aber in ein paar Minuten. Ja, gut. Okay, alles Gute. Super Sendung. Dankeschön, tschüss. Danke, tschüss. Jetzt ist am Telefon, und ich begrüße Sie sehr herzlich, Mary, 45 Jahre alt. Ja, hallo, Domian. Hallo, Mary. Mary, ja. Das passt ganz gut, mein Thema, zu dem eben. Mein Mann ist Alkoholiker gewesen und ist vor 3 Wochen gestorben. Mhm. Am Alkoholismus. Am Alkoholismus. Ja, auch 45 Jahre alt. Mhm. Ja, also... Wie lange warst du mit ihm verheiratet? Wir wären jetzt 13 Jahre verheiratet. Und wie lange war er Alkoholiker? Ich habe ihn schon kennengelernt als Alkoholiker. Mhm. Vor 16 Jahren. Und zwar gehe ich zu den Angehörigen von AA. Ja. Zu Al-Anon seit 18 Jahren. Ich war da schon mit dem Alkoholiker zusammen. Mhm. Der war trocken, hat sich von mir getrennt. Ich habe dann meinen Mann kennengelernt. Und ich hatte immer die Hoffnung, er wird es irgendwann schaffen aufzuhören. Er ist auch zu AA gegangen. War das Zufall, dass er dann nun auch wieder Alkoholiker war? Oder hast du ihn irgendwie kennengelernt? Nein, ich habe ihn durch die Gruppe kennengelernt. Ja. Das war kein Zufall. Mhm. Nein. Ich wusste eigentlich, worauf ich mich einlasse. Mhm. Aber ich habe immer die Hoffnung gehabt, irgendwann packt er das. So, und wir haben dann vor 13 Jahren geheiratet, ich habe eine Tochter bekommen, die ist jetzt 12 Jahre alt und das ist eigentlich im Moment mein Problem, dass meine Tochter da ganz schwer mit fertig wird. Also ich gehe zu Al-Anon, wie gesagt, und mein Mann war jetzt zuletzt 3 Vierteljahre trocken, bis April. Er hatte Depressionen und kam da nicht raus und hat dann im April wieder angefangen zu trinken. Und an was ist er dann letztendlich gestorben? Ja, an einem Medikament im Grunde. Also es war so, er hat im April einen Rückfall gebaut und hat dann ein Medikament sich immer wieder verschreiben lassen, Dipraneurin. Mhm. Das ist ein Medikament, was eigentlich im Krankenhaus gegeben wird, um ein Delirium vorzubeugen. Ja, ja. So, und das hat er sich immer wieder besorgt. Und das macht auch ganz schlimm abhängig. Mhm. Und das ist noch viel, viel schlimmer als Alkohol, finde ich. Er war... Hat er davon dann eine Überdosis genommen? Ja. Nein, er hat immer wieder. Er war seit April, das ging also ein Vierteljahr, ne? Er ist seit April immer wieder Dipra genommen, denn hat er wieder einen Zug, wollte er wieder aufhören, dann ist er ins Krankenhaus, dann wieder raus, dann hat er wieder angefangen. Er war 17 Mal im Krankenhaus seit April. Ja, und dann habe ich ihn ins Krankenhaus gebracht nochmal Ende Juli. Ich hatte inzwischen aufgegeben. Ich war am Ende mit meiner Kraft, mit meiner Hoffnung. Ich habe die Scheidung eingereicht. Ich habe eine einstweilige Anordnung gegen ihn beantragt beim Amtsgericht, weil ich einfach so nicht mehr leben konnte. Ja, ja. Weil er immer dieses Distra genommen hat. Ist er denn dann im Krankenhaus gestorben? Ja. Er hat dann im Krankenhaus eine Überdosis, also hat sich das besorgt und hat das genommen und... Meinst du, dass er das bewusst gemacht hat, um sich selbst zu töten? Ich weiß es nicht. Hat er das noch mitbekommen, dass du die Scheidung wolltest? Ja, das hat er mitbekommen und er hat immer gesagt, damit werde ich nicht fertig, damit werde ich nicht fertig. Machst du dir da jetzt im Nachhinein Vorwürfe, dass du... Ich eigentlich nicht, aber meine Tochter. Sag mir nochmal, wie alt die Tochter ist. 12, ne? 12. Und die Tochter macht dir Vorwürfe, dass du quasi den Papa in den Tod getrieben hast? Ja. Formuliert sie das auch so? Ja. Hättest du die Scheidung nicht eingereicht, würde Papa noch leben. Was antwortest du ihr dann? Ich sag, Dina, du weißt doch, wie schlimm das war die letzte Zeit und dass ich einfach nicht mehr konnte. Und wir waren beide am Ende mit unserer Kraft. Und du hast mir gesagt, Mama, lass dich bloß endlich scheiden. Ich sag, denk dran, wie schlimm das war. Der Papa hat nur auf dem Fußboden gelegen. Du hast immer gedacht, er wäre bewusstlos oder er wäre tot. Dabei hat er nur geschlafen. Das überzeugt sie aber überhaupt nicht. Nein. Sie hat also heute Abend bis 12:30 geweint im Bett, hat immer Fotos von ihrem Vater gehabt, hat mir die gezeichnet und immer gesagt, so möchte ich meinen Papa wiederhaben. Ich sag, so war er aber nicht mehr. Nun ist dieses Kind ja letztendlich groß geworden mit der Krankheit des Vaters. Ja. Das Kind kennt den Vater gar nicht anders. Ja. Aber er war ja immer trocken zwischendurch. Er war immer längere Zeiträume trocken. Und aber die Rückfälle waren immer ganz kurz nur. Nur der letzte war jetzt so lange. Sie hat aber auch dann immer wieder, wenn es Rückfälle gab, so extremen Situationen, du hast es gerade angedeutet, mitbekommen. Ich habe sie aber dann eigentlich immer irgendwie ganz schnell aus der Schusslinie genommen. Hast du sie denn früh eingeweiht, was mit dem Vater los ist? Ja, von Anfang an damit groß geworden. Was hat denn jetzt eigentlich der Tod deines Mannes in dir ausgelöst? Irgendwo auch eine Erleichterung? Also zuerst war es so, dass der Friede und die Ruhe hier in der Wohnung die Trauer überdeckt haben. Ich war einfach froh, dass ich hier die Ruhe hatte. Also er hat ja im Krankenhaus noch 10 Tage im Koma gelegen. Er hat einen schweren Gehirnschaden durch dieses, weil er das erbrochen in die Lunge gekriegt hatte, Herzstillstand, reanimiert wurde, lag er im Koma 10 Tage. Und wir haben ihn jeden Tag im Krankenhaus besucht. Wir haben also ganz langsam Abschied nehmen können von meinem Mann. Also meine Tochter ist jeden Tag mit und die war am letzten Tag dabei, als die Maschinen ausgestellt wurden. Sie wollte es sehen. Sie wollte sehen, wie die Beatmung ausgestellt wird. Sie wollte sehen, wie das Herz aufhört zu schlagen. Sie wollte das alles sehen. Was für Gefühle gingen in dir bei der Beerdigung? Was war da in dir los? Was war da in mir los? Also ich hatte einen Pastor, der sehr offen darüber gesprochen hat. Ich hatte ihn eingeweiht, er war 3 Stunden hier und er hat da sehr offen geredet drüber. Es waren auch viele von AA und Al-Anon bei der Beerdigung. Hast du geweint? Ja. Vor allen Dingen, das war so, wir haben von Eric Clapton Tears on Heaven dann spielen lassen und da fing natürlich die ganzen Leute in der Kapelle fing an zu weinen und meine Tochter und ich natürlich auch. Und würdest du denn sagen, dass du trotz der ganzen Komplikationen und der Schwierigkeiten heute traurig bist? Ja. Hast du deinen Mann doch auch noch irgendwie geliebt? Oder war das eigentlich erloschen? Ja, also am Schluss, also so schlimm mit ihm war, habe ich eigentlich gesagt, die Liebe ist vorbei. Er hat die Liebe mit Füßen getreten. Am Schluss habe ich ihn nicht mehr geliebt. Aber diese Tage im Krankenhaus, wo er im Koma lag und ich jeden Tag da war, da ist natürlich die Traurigkeit mehr da gewesen als diese letzte Zeit. Also könnte mir vorstellen, dass dann sehr viele Erinnerungen so von früher hochkommen, aus guten Zeiten. Ja, und meine Tochter hat ja auch nur schöne Urlaubsfotos mit ins Bett genommen und sich die angeguckt von 93 und 94. Also das ist schon ein bisschen her, das sah noch besser aus als zuletzt. Er hatte zuletzt auch 20 von abgenommen, er ist sowieso so nicht sehr dick gewesen. Hat er noch richtig abgenommen. Er sah ganz schlecht aus am Schluss, ganz krank und ganz schlecht. Also er sucht natürlich die Tochter, sie projiziert die Schuld in dich hinein, obwohl rein objektiv gesehen das natürlich Blödsinn ist. Ja, der Pastor hat mich auch jeder Schuld freigesprochen. Ich sehe das ja auch so, dass ich keine Schuld habe. Ich bin 18 Jahre jetzt bei Al-Anon. Ich mache wirklich was für mich. Und ich habe gemerkt, dass dieser Mann eben nichts mehr für sich tat. Also, und jetzt ich habe keine Verantwortung für ihn. Ja, jetzt ist das Problem ja, dass ihr, das heißt du und deine Tochter, wieder ein gutes Verhältnis miteinander bekommt. Frage noch, war das denn vorher, vor dem Tod deines Mannes, war das in Ordnung, dein Verhältnis zu der Tochter, war das normal? Ja, da war nur eben noch jemand, der das mit aufgefangen hat. Ne? Also, also es gab er schon hat auch sehr viel Zeit mit ihr verbracht. Ja, also sie war eine Papa-Tochter. Ja, ja, eigentlich fast schon doch, kann man sagen. Also er hat sich sehr viel Zeit mit ihr genommen, er hat ihr vieles beigebracht. Fahrradfahren und Schwimmen und Gitarre spielen und das ist alles, und daran erinnert sie sich jetzt, was der Papa alles mit ihr gemacht hat und dass ich so wenig Zeit für sie hatte. Ich glaube, nein, dass die einzige Chance, dass ihr in irgendeiner Weise wieder vernünftig zueinander findet, nur und ausschließlich darin besteht, wenn ihr euch einen Dritten zu Rate zieht. Wenn du zusammen mit dem Mädel in eine Beratungsstelle gehst, wenn ihr zusammen zu einem Therapeuten gehen würdet. Also sie geht ja auch zu Alatin, ne? Was du vorhin dieser Steffi vorgeschlagen hast. Das macht meine Tochter. Glücklicherweise, seit April, seit ihr Vater rückfällig wurde, bringe ich sie dahin einmal die Woche. Wir haben ja das Glück in Hamburg, es gibt wenig Gruppen. Aber da ist sie ja alleine. Ich glaube, das Problem muss jetzt zwischen euch beiden... Nee, ja, da bist du ja nicht bei, meine ich. Das Problem muss ja zwischen euch jetzt gelöst werden. Ja. Und deshalb wäre wirklich mein Ratschlag, dass du zusammen mit ihr zu einer Beratungsstelle, zu einem Therapeuten geht, ihr beiden. Ja. Das glaube ich. Weil du wirst keinen Zugang jetzt im Moment zu ihr finden und das reine logische Argumentieren nutzt da sowieso nichts in dem Fall. Nee. Und du bist in Hamburg und da wird es genügend Anlaufstellen geben, wo man das machen kann. Ich denke schon. Ich wünsche euch beiden alles Gute. Und dass ihr da an eine gute Person kommt, die euch da auch wirklich weiterhelfen kann. Ja. Mary. Ja. Möchtest du vielleicht noch... Ich weiß überhaupt nicht, worüber ich da jemanden finden kann. Also. Dann bleib mal dran. Nee, bleib mal nicht dran, sondern leg mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Dann kann dir meine Psychologin dann noch ein paar Tipps geben, auch gerade in Hamburg, wo du da hingehen kannst. Ja, weil ich bin jetzt auch ganz unsicher. Denn ich habe auch vorher alles versucht, meinem Mann zu helfen, also beziehungsweise, dass ihm geholfen wird. Ich habe den psychiatrischen Dienst angerufen, ich war beim Jugendamt, also ich habe wirklich alles in Bewegung gesetzt. Er hatte ja am Schluss, im Vollmundschaftsrichter sich mit ihm sogar befasst. Er hätte einen gesetzlichen Betreuer gekriegt. Also ich habe wirklich alles da versucht. Wir machen das mal so. Ich glaube, dass wir dir ein paar sehr gute Adressen vermitteln können. Ja, vielleicht. Für die Tochter wäre das ganz gut. Ganz genau. Ich denke, ich habe alle neun und ich schaffe das auch, aber... Du legst auf und wir rufen dich nochmal an. Tschüss, Mary. Ciao. Jetzt haben wir 1.38 Uhr und 21 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Ihr Lieben, hier ist 1 Live Radio, 1 Live und das WDR Fernsehen und das hier ist ein Talkradio und ihr könnt ganz einfach anrufen bei mir, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Die Telefonnummer lautet 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Also heute ist unser, wie wir das immer so sagen, ist unser Talkradio offen, nämlich für alle eure Themen. Und ich sage euch schon mal das Thema für morgen. Morgen haben wir einen Themenschwerpunkt. Da steht die ganze Sendung unter dem Thema Narzissmus. Keiner ist so toll wie ich. Und ich möchte morgen mit Leuten sprechen, die so drauf sind, die sagen, ich bin der Größte, ich finde mich geil, ich bin der Mittelpunkt der Welt. Aber das ist unser Thema morgen. Heute sind unsere Themen ganz gemixt und jetzt freue ich mich besonders auf Matthias. Und Matthias ist 14 Jahre alt. Hi. Ja, hallo Domian. Matthias. Ja? Ja, du hast mich angerufen. Zu später Nachtstunde. Ja, Was ist dein Thema? Im Moment bin ich vom Arzt krankgeschrieben, deswegen kann ich mir das mal leisten. Ja, vom Arzt krankgeschrieben? Ja. Ist das dein Thema auch, die Krankheit? Nein, ja. Also mein Thema ist was ganz anderes. Und zwar, ich habe mich Anfang letzten Schuljahres, also 97 war das, habe ich mich auf dem Schulhof in einen Jungen verliebt. Also das heißt, ich bin schwul und habe mich in einen Jungen verliebt. Und ja, und da habe ich jetzt nach über einem Jahr, habe ich jetzt endlich mir den Mut zusammengenommen und dort einen Brief hingeschrieben. Ne? Ja. Und also ich habe auch von einem Freund eine Adresse bekommen. Ich habe dem, also ein Freund meiner Schwester, ich habe meiner Schwester die Beschreibung gegeben, wie er aussieht. Und ja. Also richtig recherchiert, ne? Ja. Mhm. Und ja, da hat meine Schwester dann so einen Freund gefragt, weil der hatte mal da in der Gegend gewohnt, wo er wohnt. Mhm. Und ja, und da hat er mir so einen Namen genannt. Und ja, jetzt habe ich den Brief da hingeschickt. Ja. Und nun war das der Falsche, den ich gar nicht gemeint habe. Ach du Jemine, ey. Eieieiei. Nur das Problem, der wie war peinlich. Ja, mir ist das peinlich. Ja, wäre mir auch peinlich. Und jetzt ist also das Problem da, dass der Falsche, ne? Mhm. Der leitet zwar den Brief jetzt an den Richtigen weiter, nur das Problem ist, dass der ist jetzt in der 9. Klasse auf meiner Schule, ne? Mhm. Also der wiederholt jetzt eine Klasse, ne? Der Falsche. Ja, der Falsche. Mhm. Der das eigentlich gar nicht wissen wollte, ne? Ja. Und also der kam mir zwar sehr nett und sympathisch vor, aber ich habe immer noch Angst, dass der das auf der Schule ausplaudert, ne? Ausplaudert. Dann bin ich ja nämlich, dann stehe ich da doof rum, alle glotzen mich an und beschimpfen mich und wer weiß was und du bist ja nicht normal und sowas. Matthias. Und davor habe ich Angst. Hast du denn mit, wir nennen ihn jetzt mal den Falschen, dann begreifen wir das alle. Hast du mit dem Falschen denn schon richtig gesprochen? Ja, heute Morgen am Telefon. Am Telefon, der hat, ganz kurz. Der hat dich angerufen und hat gesagt, ich bin der Falsche. Ja, genau. So ähnlich war es. Wie alt ist der? Der ist 16. 16. War der denn am Telefon einigermaßen passabel, einigermaßen okay? Ja, der ist sehr okay gewesen. Also hat keine blöden Bemerkungen gemacht zu dir? Oder nee, nichts, hat er nicht. Nichts Schräges gesagt. Und er hat gesagt, er will das jetzt eintüten und dem Richtigen schicken? Ja, genau. Hast du ihn denn gebeten, den Falschen, dass er den Mund halten soll? Nee, habe ich nicht. Da habe ich gar nicht dran gedacht in dem Moment. Ist der Brief jetzt im Moment unterwegs? Ja. Ja, also du bist doppelt gespannt, ne? Einmal, was wird der Richtige sagen? Und einmal, was wird der Falsche sagen? Ja, was wird der Falsche sagen? Hey, Mann, da hast du aber was hast du dich aber rein in eine vertrackte Situation gebracht. Ja, und dann habe ich mir extra den Mut dafür gefasst. Wozu ich dir sehr gratulieren muss. Finde ich gut, dass du den Mut hast, dass du das gemacht hast. Ja, ich wollte das schon vor längerer Zeit mal machen, aber... Ich weiß nicht, da hatte ich noch nicht den Mut, jetzt habe ich endlich mal den Mut gefasst und da läuft das alles schief. Seit wann weißt du eigentlich, dass du schwul bist? Du bist ja jetzt erst 14. Oh, das weiß ich schon länger. Ehrlich? Seit dem 9. Lebensjahr oder so. Ich fühle mich schon, als ob ich schwul geboren bin. Ja, gibt's natürlich. Es gibt auch Menschen, die hetero geboren werden, ne? Und ja, ja. Insofern ist das natürlich völlig in Ordnung. Wer weiß das denn eigentlich noch? Deine Eltern zum Beispiel? Ja, meine Mutter weiß das. Mhm. Und naja, mein Vater... Bei dem habe ich es gerade mal so noch hingekriegt. Ja, und dann meine Freunde halt. Ne? Wie, was heißt hingekriegt? Der weiß es nicht, oder was? Also mein Vater, der hätte mich gleich rausgeschmissen. Also er weiß es nicht? Doch, er weiß es schon, aber ich habe ihn dann eine Woche nicht mehr gesprochen, weil er mich dann nicht mehr sprechen wollte und nicht mehr sehen wollte. Mhm. Und naja, jetzt läuft es wieder so ein. Jetzt läuft es sich und jetzt wird er sich wahrscheinlich auch so ganz allmählich dran gewöhnen. Ja, hoffe ich. Wenn du erstmal 34 bist, dann hat er das geschluckt. Ja, denke ich mal. So, die Freunde wissen es auch. Ja, meine Freunde. Ja, und das ist okay da. Das ist okay, ja. Was wäre denn jetzt so schlimm, wenn, nehmen wir mal an, wir wollen es nicht hoffen, wenn der Falsche irgendwas rumquatscht? Was wäre so schlimm? Ja, das Schlimme wäre daran, dass ich dann von allen Seiten auf der Schule angemacht werde, ne? Also, dass mich dann alle ansprechen und beschimpfen und ich wäre nicht normal und sowas. Mh. Also, deine Freunde halten da auch dicht. Das ist noch nicht so in die Schule reingesickert. Nee, meine Freunde halten da dicht, also denen schenke ich vollstes Vertrauen. Also Matthias, jetzt wollen wir mal alle hoffen, dass der Falsche dicht hält. Ne? Es wäre auch eine ziemlich schäbige Angelegenheit, wenn der da irgendwas rumquatschen würde. Ja. Nun müssen wir aber auch die üble Variante uns mal überlegen, wenn er doch was sagt. Mhm. Dann musst du da durch, ne? Und du bist ja, ich finde, du bist ein toller Typ mit 14 Jahren. Du weißt klar, was du willst und du bist sehr überlegt auch. das wird hart werden, aber vielleicht auch nicht so sehr hart. Und das wird dich aber stählen und danach kann überhaupt niemand mehr was. Also ich glaube, das wirst du aushalten. Und du wirst auch sehen, dass es auch da auch Leute gibt, die zu dir halten werden, falls es durchsickert. Irgendwann wird es ja sowieso durchsickern, irgendwann. Ja, also höchstens meine Freunde halten natürlich. Mhm. Ne? Gibt es denn in deiner Schule, witterst du das irgendwie so, in deinem Umfeld noch andere Jungs, die schwul sind? Also nee, eigentlich nicht. Also die fühlen sich alle total normal aus. Mhm. Das heißt noch gar nichts. Das heißt noch gar nichts. Ich weiß, dass das noch gar nichts heißt. Das hast du auch schon durchschaut, ne? Ja, ja. Also Matthias, nochmal, ich finde es super toll, dass du dem Jungen geschrieben hast. Mhm. Und ich hoffe sehr, ist der Richtige auch 16 Jahre alt? Ja, der ist auch 16. Alt. Dass der anbeißt. Hast du denn so eine Witterung da auch aufgenommen, dass er vielleicht auch so ein bisschen... Ja, eine Witterung habe ich bei dem aufgenommen. Hast du aufgenommen, ne? Also das wünsche ich dir sehr, dass der Fisch anbeißt. Ja, danke. Wäre das deine erste richtig große Liebe? Ja. Also bisher ist noch nichts gelaufen? Nein, gar nichts. Gar nicht. Alles so nur in Gedanken und Vorstellungen und so. Ja. Mhm. Matthias, ich möchte gerne ein bisschen mit dir in Kontakt bleiben. Können wir so vereinbaren, dass wir vielleicht in 14 Tagen nochmal uns unterhalten? Oder vielleicht nächste Woche? Sagen wir heute in einer Woche. Geht das? Ja, heute in einer Woche schlecht, weil ich habe nächste Woche... Das ist die Schule. Wie ist es denn freitags? Freitags, ja, das wäre in Ordnung. Freitags. Mhm. Wir werden dich an einem Freitag versuchen anzurufen. Ja. Und dann erzählst du mir mal, wie der Richtige reagiert hat und wie die Geschichte überhaupt so weiterläuft. Ja, wenn ich dann Post bekomme von dem Richtigen. Ja, genau. Vielleicht ruft er dich ja auch an. Du hast die Telefonnummer reingeschrieben. Ja. Ja. Und seine weiß ich auch, also ich könnte da auch mal anrufen. Nee, jetzt warte erstmal ab, bis der... lass ihn jetzt mal kommen. Ja, gut. Mach erstmal gar nichts, sondern warte mal eine Weile. Ja, ne? Gut. So, jetzt werd schön gesund. Was hast du übrigens? Irgendwas Schlimmes? Ja, Mandelentzündung. Nein, ist unangenehm, aber geht vorbei. Ja. Und wir drücken, die ganze deutsche Nation, die jetzt zugeschaut und zugehört hat, drückt dir die Daumen, dass der Richtige anbeißt. Ja, danke. Matthias, alles Gute. Ja, tschüss. Jetzt ist Kai dran und Kai ist 22. Grüße dich, Domi. Ja, Kai. Ja, mein Thema. Ich bin 22 und weiß seit 4 Monaten, dass ich HIV-positiv bin. Ja. Bin auch schwul. Und alle, mit denen ich bis jetzt so gesprochen habe, haben halt gesagt, der große Schock wäre halt, dass ich HIV-positiv bin. Mhm. Aber das war es gar nicht mal so. Als ich das erste Gespräch mit meinem Arzt hatte, wo er mir gesagt hat, dass ich halt positiv bin, fragte er mich, ob ich schwul sei. Und ich sagte instinktiv, nee. Und selbstverständlich bin ich es. Und ich dachte, die letzten Jahre wäre es kein großes Problem gewesen. Mhm. Aber da habe ich halt gemerkt, es ist doch ein größeres Problem. Für den Arzt, oder wie? Nee, für mich. Für dich? Ach, dass du schwul bist, das ist doch schon ein größeres Problem für dich ist. Er hat halt ganz normal gefragt. Ich verstehe jetzt, ja. Er hat nur Risikogruppen wissen wollte, wo ich anstufen kann. Und ja. Hast du ihn denn dann ein bisschen später aufgeklärt, oder denkt er heute immer noch, dass du nicht schwul bist? Der denkt das immer noch. Ich bin ja bei einem anderen Arzt immer. Achso. Und ja, das war halt auch sehr überraschend für mich, dass in dem ersten Gespräch bei dem Arzt, bei dem ich jetzt in Behandlung bin, der mir halt auch sagte, dass ich mir halt sehr gut überlegen sollte, wem ich es sage, dass ich positiv bin. Ja, ja. Dass er halt ständig Geschichten von irgendwelchen Diskriminierungen am Arbeitsplatz oder in der Familie hört. Das höre ich hier auch sehr oft. Leider Gottes. Ja, das war nicht der Grund, warum ich angerufen habe. Also letzte Woche hat eine Dame angerufen, die sich irgendwie durch eine Blutsache angesteckt hat, bei ihrem Bruder, glaube ich. Und da hatte ich das so verstanden, dass du denkst, es wäre überhaupt kein Problem, HIV-positiv zu sein und damit offen umzugehen. Dass du etwas überrascht warst, so habe ich es verstanden, von der Dame zu hören, dass es da Diskriminierungen gibt. Ja, ich war natürlich überrascht, dass es so schlimme Diskriminierungen immer noch gibt. Ja, natürlich bin ich überrascht und empört darüber. Ja, aber das war halt auch, ich versuche damit halbwegs offen umzugehen. Mhm. Mein engstes Umfeld weiß es jetzt. Und die Erfahrungen da waren durchweg positiv. Aber es ist schon die Frage, wie soll ich jetzt damit umgehen? Also ich will mich nicht an den Supermarkt stellen und sagen, ah, ich bin ja krank, ich bin das positiv. Das musst du ja auch nicht. Du kannst es ja in dein Ermessen stellen, dass es halt den Leuten, mit denen du eng, so würde ich das machen, mit den Leuten, mit denen ich eng zu tun habe, denen würde ich das Vertrauen schenken und denen das erzählen. Aber ich würde nicht mit der Plakette rumlaufen. Aber ich halt bei diesem Gespräch mit dem ersten Arzt halt gemerkt habe, dass ich halt immer noch ein Problem habe mit dem Schwulsein. Und da bin ich halt so gefahren, dass es halt auch nur mein engstes Umfeld wusste. Und dass ich habe mich nicht versteckt. Ich habe die letzten 4 Jahre nie gelogen, seitdem ich für mich selber rausgekommen bin. Aber ja, da habe ich halt schon gemerkt, das ist ein Problem. Also ich glaube, das ist schon auch ein Indiz dafür, dass das Coming-out so perfekt noch nicht abgeschlossen ist bei dir. Das habe ich ja jetzt. Dieses Schockerlebnis, das hast du jetzt hinter dir. Dass ich bei dem Arzt Nein gesagt habe, hat schon bewirkt, dass ich damit viel offener umgehe. Sag mal, Kai, mich wundert sehr, du erzählst mir, dass du diese Nachricht bekommen hast von dem Arzt und erzählst mir aber eigentlich hauptsächlich, dass du da dich nicht als Schwuler bekannt hast. Ja. Das wundert mich. Wiegt nicht viel schwerer, dass du HIV-positiv bist für dich in deinem jetzigen Denken? Das ist das, was mich viele Leute fragen, denen ich es erzählt habe. Mhm. Und nein, also ich hatte eine relativ lange Vorbereitungszeit, also ich habe es durch eine Blutspende erfahren. Mhm. Und es kam dann so ein Formblatt vom Blutspendedienst, dass etwas falsch sein könnte. Mhm. Und dann war für mich schon irgendwie klar, wo der Hase im Pfeffer liegt, mhm, oder wie man sagt. Und hast du keine Angst? Es ist alles. Ich bin teilweise glücklich. Es spielt alles zusammen. Es ist, mhm, eine Trauer irgendwie. Aber ich hatte nie eine konkrete Lebensplanung. Ich, mhm, bin dabei, mein Leben irgendwie zu ordnen. Und wie kannst du es rekonstruieren, wie und wo du es dir geholt hast? Wie? Ja. Aber wann und wo und mit wem? Wie denn? Ich habe ein bisschen zu viel Spaß gehabt. So. Und halt nicht das gemacht, was... was wir alle wissen, was man tun sollte. Also Safer Sex war für dich eine fremde Welt? Nee, nicht eine fremde Welt, aber das ist das, was ich heute halt auch nicht begreife. Mit einigen Typen war es halt klar, nur mit Gummi. Mhm. Mit anderen hat es einfach keine Rolle gespielt. Warum hat es keine Rolle da gespielt? Ja, das weiß ich auch nicht. Mhm. Dieser Gedanke war dir in dieser Zeit, also wenn du irgendwie leidenschaftlich mit einem Mann zusammen warst, hat irgendwann dann keine Rolle gespielt. Das war ausgeblendet. Mhm, ausgeblendet. 22 Jahre, ne? Sagst du, bist du? Ja. Wie viele Geschlechtspartner hattest du schon? Weißt du es? Nee. Nee? Ehrlich nicht? Nee. 50? 100? Keine Ahnung. Also ich hatte meine Wochen, Monate, in denen ich recht aktiv war. Mhm. Nee, also da kommt eine ganze Menge zusammen. Jetzt im Nachhinein, bereust du das, dass du dich so verhalten hast? Ich meine, der Unterschied von HIV beispielsweise zu Krebs ist eben, dass ich mich nicht zu fragen brauche, warum ich, Gott, warum ich, weiß, mhm, genau warum. Mhm. Und ich hätte gerne auf diesen Spaß verzichtet, wenn ich dafür eine gesundheitliche, sichere Zukunft habe. Die habe ich so eben nicht. Es liegt alles irgendwie im Ungewissen. Also du bereust es schon? Ja. Denkst du viel darüber nach? Über was? Dass du dich so hast verhalten, wie du es gerade geschildert hast. Dass du zu leichtfertig warst. Also ich kann daran nicht... Also der erste Moment war mehr, wen könnte ich infiziert haben? Mhm. Und da zu gucken, dass zumindest, mhm, die Leute, die ich kenne, mhm, und mit denen ich immer noch befreundet bin, dass die informiert sind, mhm, wo Gott sei Dank alles negativ ist. Mhm. Also im besten Sinne positiv, ne? Ja, ja. Aber nee. Wie wird sich jetzt dein Leben verändern? Oder hat es sich schon verändert? Abgesehen davon, dass deine Coming-out-Phase jetzt nochmal so einen Schub bekommen hat? Ich glaube, ich habe jetzt die Chance, viel bewusster zu leben. Mhm. Ich achte viel mehr drauf, was ich jetzt esse. Ich habe meine Ernährung etwas umgestellt. Mhm. Und ich sage, all die Sachen, die ich schon immer mal machen wollte, ich muss sie jetzt machen. Ich, mhm, weiß ja nicht, was in 10, 15 Jahren ist. Denkst du jetzt intensiver über den Tod nach, als du es vorher getan hast? Ich habe früher auch intensiv über den Tod nachgedacht. Es war nie etwas Ausgeblendetes. In der Familie, mhm, wurde immer diskutiert über Organspende und sowas. Aber es war immer die Angst da, qualvoll zu sterben. Mhm. Und das ist ja nun durch diese Immunschwäche eben nicht gerade der schönste Tod. Wie wird sich dein Sexualleben verändern jetzt? Also in den ersten Wochen danach war tote Hose. Mhm. Hat mich alles interessiert, aber kein Sex. Mhm. Jetzt ist es so, es ist wieder normal. Es ist nur, dass ich eben, wenn ich weiß, es passiert, ich trinke nicht mehr, mhm, dass ich also schon den Verstand etwas klarer halte und halt... Sagst du den Leuten, dass du positiv bist? Es gibt halt. Also ich meine, so viele habe ich jetzt... Was, es gibt halt? Bitte? Ich habe das nicht verstanden. Es ist geteilt. Also geteilt? Ich sage es nicht eben. Ich denke, für Sex gehören immer zwei dazu. Es ist meine Verantwortung, dass ich jetzt schon darauf achte, was und wie es abgeht. Aber ich denke, es gehören zwei dazu. Also ich finde, Kai, dass du die Verantwortung hast und auch die verdammte Pflicht, den Leuten das zu sagen. Ich wäre mega sauer, wenn ich mit jemandem in die Kiste steigen würde und ich würde hinterher erfahren, dass er HIV-positiv ist. Ich möchte das vorher wissen. Ich will das vorher wissen und stelle entsprechend natürlich mein Verhalten auch daraufhin ein. Ich finde es nicht in Ordnung, wenn du es nicht sagst. Aber ich denke, prinzipiell sollten beide davon ausgehen, dass die Möglichkeit besteht, sich mit weiß gerade nicht was zu infizieren. Natürlich, das ist unbestritten. Aber völlig richtig, was du sagst, natürlich. Aber dennoch finde ich das, also ich fordere das würde das von meinem Gegenüber fordern, dass ich da reinen Wein eingeschenkt bekomme. Lieber Kai, was machst du beruflich? Ich bin noch auf der Suche. Was heißt das? Du machst gar nichts im Moment. Ich suche noch nach einer passenden Aufgabe für mein Leben. Ich jobbe rum und bin im Ausland. Und also ich hoffe, dass du gut lebst die nächste Zeit, bewusst lebst und verantwortungsbewusst und voll auch lebst. Also, Domian, wenn du sagst, dass du es erwartest, ja? wenn du mit jemandem ins Bett gehst, dass er es dir sagt, dann weiß. Wenn dir einer sagt, dass jetzt nur für einen One-Night-Stand, du triffst jemanden in der Disco und es könnte sein, dass du mit ihm nach Hause gehst und er sagt dir, aber sorry, ich bin positiv, wird sich da nichts ändern in deinem Kopf? Willst du nicht auf Distanz gehen? Nee, auf Distanz würde ich nicht gehen, aber ich würde schon, das gebe ich zu, ich würde schon vorsichtiger mit dieser Person, gerade was das Sexuelle betrifft, umgehen, das schon. Aber ich würde nicht auf Distanz gehen. Warum? Nein, natürlich nicht. Sagst du das den Leuten nicht aus Angst, die könnten auf Distanz gehen? Ja, schon. Also, ich meine, so viel Erfahrung habe ich jetzt wirklich nicht in den paar Monaten, aber es ist schon... dass ich meinen Spaß haben will mit jemandem und dass ich jetzt halt nur weiß, ich muss wesentlich vorsichtiger sein, als man sowieso sein sollte. Und irgendwo auch aus Eigenschutz, wenn ich mir was hole, mein Immunsystem ist halt nicht mehr so stark. Das ist irgendwo auch egoistisch, jetzt noch mehr aufzupassen. Aber es ist schon irgendwie, also wenn ich mir vorstelle, wie es vor 5 Monaten war, wo ich es noch nicht wusste, hätte mir da jemand gesagt, aber ich bin positiv. Also in dem wäre ich garantiert nicht ins Bett gegangen. Da hätte ich gesagt, du bist ein netter Kerl, lass uns noch ein Bier zusammen trinken und tschüss. Das hat sich natürlich jetzt geändert, dieses Denken, ne? Dadurch, dass du selbst betroffen bist. Ja. Du warst so ein richtiger Rumvögler, ne? Kann man sagen. Ja. Hast du mal eine längere Beziehung gehabt? Ja. Also, was heißt länger? Sagen wir mal, halb Jahre Frauen. Immerhin. Warst du der Beziehung treu? Ja. Würdest du das im Nachhinein so sagen, wir haben ja gerade schon so ein bisschen in die Richtung uns unterhalten, in der Richtung gesprochen, egal, irgendwie hat es sich trotzdem gelohnt, so gelebt zu haben? Ja, ich hätte sicherlich auf die paar Male, wo ich es dann halt ohne getrieben habe, und halt auch dieses bewusste eine Mal, wo es dann, wo auch immer passiert ist, gerne verzichtet. Aber das ist jetzt, da gehe ich jetzt ganz, ganz klar von aus, ne? Es ist jetzt kein Thema mehr, dass du ohne Kondom irgendwas machst. Ja, das ist klar. Ja. So, lieber Kai, jetzt läuft hier rund die Schlussmusik im Hintergrund. Ich wundere mich immer über die Leute, die bei dir anrufen, die privatesten Sachen erzählen. Und dann sitze ich hier selber am Telefon und erzähle dir das alles. Ich habe gerne mit dir gesprochen. Tito. Danke. Alles Gute, Kai. Danke, Domian. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik war heute Nacht Leo Scholten. Und morgen, ich habe es ja gerade schon angekündigt, heißt unser Thema Narzissmus. Keiner ist so toll wie ich. Wer das von euch sagt, das ist der richtige Gesprächspartner für mich morgen. Ab 0 Uhr könnt ihr bei uns schon anrufen. 0180 5678 111. Und um 1 Uhr sind wir hier im Radio bei 1 Live und im Fernsehen. Schöne Nacht und ich bin gespannt auf morgen. Ciao.